It's time to get on down with that God Sam. Warum hab ich das wohl getan? Ich sag's dir. Die Wahrheit wollte niemanden, ich hatte da etwas erfahren. Das konnte nur die Ruhe stören. So behielt ich es für mich. Aus Angst nicht zu versprechen, nun an dich. War das mein Verbrechen angelegt? Offenbarung 21 zu meinen Gunsten ausgelegt. Hab ich Zion als Erster gesehen. Sie ist im Viereck angelegt. Offenbarung 21 zu meinen Gunsten ausgelegt. Hab ich Zion als Erster gesehen. Warum hab ich es erfahren in meinem Auto? Warum ich und nicht du? Es war mit Jericho genauso. Ich hab sie umrundet und sie fiel mir zu. Du musst es nicht glauben, doch ist es wahr. Meine Stadt ist mein Licht. Du willst mich berauben, doch krümmst mir kein Haar. Meine Rettung ist in Sicht. Warum ich und nicht du? Die Letzten reihen sich als Erste ein. Ich erinnere dich, das was ich tun muss, für euch ja das Letzte sein. Und nicht du, die Letzten reihen sich ans Erste ein. Ich erinnere dich, das was ich tun muss, für euch ja das Letzte sein. Was bei Mannheim Zion ist, hättest du auch sehen können. Doch das nötige Bibelstudium müsstest du dir schon noch gönnen. Da stellt die Zeit dir eine Falle. Ich hab es längst erzählt, jetzt wissen es alle. Und jetzt wird ausgezählt. Sie ist im Viereck angelegt. Offenbarung 21, 16. In meinen Gunsten ausgelegt. Hab ich Zion als Erster gesehen. Sie ist im Viereck angelegt. Offenbarung 21, 16. In meinen Gunsten ausgelegt. Hab ich Zion als Erster gesehen. They got me living in this world, it's kinda crazy. From the time I was a little youth and baby, they taught me things I never want to learn, hoping maybe I could be the next one to get their job done. But somehow I always knew that they were shady. Whether it was a charming man or pretty lady, I never took for granted anything that they gave me. Cause they systems designed to keep me in a slavery. Now in my younger day I used to look up to the heavens, wonder why the angels never came, why God not sent them. Till I learned to look a little deeper to my brethren, understanding God was each and every one of them. Now watch me come again. Like when they hit, God mastered it. God the immaculate conception of birth, creator of earth, sun, moon and stars, the afterlife and the eternal. Zion was written. Sie ist im Viereck angelegt. Offenbarung 21, 16. In meinen Gunsten ausgelegt. Hab ich Zion als Erster gesehen. Sie ist im Viereck angelegt. Offenbarung 21, 16. In meinen Gunsten ausgelegt. Hab ich Zion als Erster gesehen. Sie ist im Viereck angelegt. Offenbarung 21, 16. Als Erster gesehen. Sie ist im Viereck angelegt. Offenbarung 21 zu meinen Gunsten ausgelegt. Hab ich Zion als Erster gesehen.